ist einmalig, einzigartig, schnell, Hauptsache speziell. Wichtig ist, dass du bist. Oh, in mir tobt die ganze Wut. Du denkst, du bist nicht gut genug. Alle sagen, verbieg dich nicht, doch normal sein darfst du nicht. Etwas Besonderes für mich. Besonderes für mich. Bald such deinen Halt, finde dich ohne mich. Held der ganzen Welt. Spießertum ist ohne Ruhm. Oh, in dir tobt die ganze Wut. Du denkst, du bist nicht gut genug. Alle sagen, verbieg dich nicht, doch normal sein darfst du nicht. Du musst kein Held sein. Du musst kein Held sein. Auch so etwas Besonderes für mich. Du musst kein Held sein. Du musst kein Held sein. Du musst kein Held sein. Du bist auch so etwas Besonderes für mich. Keiner scheint so hell wie du. Alle scheinen heller. Das macht dich. Held sein, du musst kein Held sein, du musst kein Held sein, du bist auch so etwas Besonderes für mich, du musst kein.